Okay, machen wir weiter. Flott, damit ihr alle zum Ausruhen kommt und euch ein bisschen ausschlafen könnt. Ich werde jetzt versuchen, euch noch einige Dinge zu lernen über dieses Thema, der neue Bund und der Leib Christi. Ich habe von meinen Unterlagen bis jetzt, ich mache meine Unterlagen in PowerPoint, so schön blau und gelb, wie ich die Farben mache. Und ich habe bis jetzt, 20 von meinen PowerPoint, wie sagt man da, auf Englisch sagt man Slides, Folien. Ich habe 20 von meinen PowerPoint-Folien bis jetzt gelehrt und ich habe aber 216. Was machen wir jetzt? Jetzt muss ich vielleicht wiederkommen. Okay, ich möchte nur ganz kurz etwas erklären, bevor ich hier anfange und hier weitermache. So viele von euch, und ich schätze das auch immer wieder sehr, die Zeugnisse, die wir bekommen von so vielen Leuten aus den deutschsprachigen Ländern, wie sie gesegnet wurden von unseren Lehren auf dem YouTube, vom Mentoring und. Von den täglichen Andachten, die wir auch machen. Und ich bin in einem persönlichen Dilemma. Und das sage ich euch mal ganz ehrlich. Mein persönliches Dilemma ist, dass ich spreche Deutsch, ist ja meine Muttersprache. Ich bin ja Österreicher. Ich lebe zwar 19 Jahre nicht mehr in Österreich, aber das spielt ja keine Rolle. Und mein persönliches Dilemma, in dem ich stehe, ist, dass so viele von euch, die so gesegnet sind von den Dingen, die der Herr mir gegeben hat zu lehren, ihr müsst die hören, indem ich auf Englisch rede und dann irgendeine andere Stimme meine deutsche Stimme ist. Nicht, dass das jetzt keine guten Stimmen sind und unser Team macht ja tolle Arbeit, muss ich auch wirklich dazu sagen. Aber immer wieder habe ich mir gesagt, ich sollte das eigentlich selbst machen, auf Deutsch. Und das Dilemma ist ein ganz simples Dilemma, eine einfache Sache. Die Dinge, die wir eben aufnehmen in unserem Studio auf Video und diese Lehren und so weiter und so fort, die werden in folgenden Sprachen übersetzt. Englisch, Portugiesisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Russisch, Polnisch, ich glaube Tschechisch auch, Tschechisch, noch eine Sprache, Türkisch und noch Japanisch. Wir haben einen japanischen Kanal jetzt auch. Also Arabisch, 11 Sprachen. Und das Dilemma, Spanisch, genau, wir haben auch einen spanischen YouTube-Kanal, wir haben einen russischen YouTube-Kanal und 11 oder 12 Sprachen. Wenn ich das auf Deutsch aufnehmen müsste, die meisten von denen, die können das nicht übersetzen vom Deutschen ins Japanische oder was weiß ich, welche Sprachen. Und das ist mein Dilemma. Das heißt, ich müsste es auf Deutsch nur für meine deutschsprachigen Freunde aufnehmen, aber nach wie vor müsste ich es auch aufnehmen auf Englisch und Portugiesisch. Und dann wäre das die dreifache Zeit und diese Zeit habe ich einfach nicht. Und das ist mein Dilemma, weil ich muss mich unseren Brazilian Kids Care widmen. Und ich mache es nur aus reinen Zeitgründen nicht. Nicht, weil ich faul bin, weil ich nicht Deutsch sprechen will, gar nicht. Im Gegenteil, oft sehe ich dann und ich denke und ich bin am Überlegen, Herr, gibt es da keine Möglichkeit? Warum hast du den Tag mit nur 24 Stunden geschafft? Was hast du dir dabei gedacht? Hättest du in 48 Stunden gemacht am Tag, dann könnte ich das alles auf Deutsch selbst machen. Und ich wollte nur, dass ihr versteht, warum das so ist. Aber immer mehr Dinge machen wir auch auf Deutsch. Wenn ihr einfach auf reinhardhirtler.com, mein Name und .com, dann kommt ihr auf eine Webseite, also reinhardhirtler.com, da kommt ihr auf eine Webseite, da könnt ihr Deutsch klicken und da könnt ihr sehen, was alles da eben auf Deutsch auch es gibt, was es da zur Verfügung steht. Und auf YouTube und Telegram, da findet ihr so viele möglichen Dinge. Wisst ihr, wenn ich denke, wie der Herr Leute auf der ganzen Welt verändert, errettet, freigesetzt hat durch diese sozialen Medien, dann bin ich überrascht. Und ich werde euch sagen, warum. Ich war ja ein Gegner von den sozialen Medien. Ich hatte Facebook gelöscht vor, ich glaube, 8 oder 9 Jahren oder 10 Jahren. Ich hatte kein Instagram. Ich war ein Gegner von allen sozialen Medien. YouTube war für mich sowieso rein alles dämonisch und teuflisch. Also alle diese Sachen waren für mich furchtbar. Und für Christen auf jeden Fall furchtbar. Und ich saß im Flugzeug und ich flog vom Norden, Osten Brasiliens hinunter nach Sao Paulo. Und das war vor der Pandemie. Und kurz bevor das Flugzeug landete, sagt der Herr zu mir, sag jeden Predigtdienst, den du in diesem Jahr hast, ab. Das war ganz am Anfang Januar 2020. Da war noch nichts geschlossen, da war noch keine Pandemie, niemand wusste davon irgendetwas. Und der Herr sagt, ich kann mich nicht erinnern, ich glaube 70 oder 80 Predigttermine ausgemacht. Normalerweise flog ich zweimal in der Woche irgendwo hin, um zu predigen in Brasilien. Das war so mein normaler Lebensstil. 300 Flugzeuge im Jahr, zweimal in der Woche fliegen irgendwo hin. Und das war so das Normale. Und der Terminkalender war voll das ganze Jahr und der Herr hat gesagt, sag alles ab. Die Leute waren sauer auf mich, das kann ich gar nicht vorstellen. Konferenzen, große Konferenzen, Pastoren, ihre Gemeinden, alles abgesagt. Ich habe alle angeschrieben, ich habe gesagt, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. Da waren teilweise schon Flüge gebucht und bezahlt. Ich habe gesagt, okay, zahle ich aus meiner eigenen Tasche, sorry, tut mir leid. Alles abgesagt. Und als der Herr mir das sagte, sagte er auch, und du musst dich den sozialen Medien widmen. Und das war ein Schock, das war für mich wie eine Ohrfeige ins Gesicht. Ich, der gewettert hat gegen die sozialen Medien, ich, der die gehasst hat, ich, der die nicht wollte. Und ich sitze im Flieger und ich weiß, Debbie war noch mit mir und Daniel auch, der ja unser geistlicher Sohn ist, der bei uns gelebt hat, jetzt hat er geheiratet. Und ich sagte zu Daniel, Daniel, der Herr hat soeben zu mir gesagt, ich muss die sozialen Medien nutzen. Ich habe zu ihm gesagt, wie soll ich das machen? Ich weiß ja gar nicht, wie das geht. Ich habe keine Ahnung. Bis heute habe ich keine Ahnung. Und ja, ich weiß nicht mal das Passwort zu meinem eigenen Instagram-Account. Musst du dir mal vorstellen, ich habe 134.000 Nachfolger, ich weiß nicht mein eigenes Passwort. Die Leute sagen, ah, du hast das gepostet. Ich habe gesagt, ich habe noch nie was gepostet. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und die mir sagen, ich habe keine Ahnung, wie man was postet. Unsere Dame, die dafür vollzeitig angestellt ist, die sagt immer, Rainer, ich zeige dir das. Ich habe gesagt, zeig mir nichts, ich will nichts wissen. Ich will gar nichts wissen. Ich schicke dir die Sachen, mach damit, was du willst. Und ich mache eben nur, der einzige Grund, warum ich das tue, ist, weil ich Gott gehorcht habe. Es war buchstäblich. Reinhard, mach das. Ich habe zu Debbie gesagt, der Herr hat gesagt, ich muss das tun. Ich mache es zwar sehr widerwillig, aber ich mache es. Und dann hat plötzlich sich diese Welt für mich zu öffnen begonnen. Menschen haben sich konnektiert, die kamen bei mir in die Wohnung rein. Weißt du, so von nirgends heraus rein. Und ja, auf jeden Fall. Und da sind wir jetzt. Und ich bin dem Herrn dankbar. Ich schaue oft zurück. Wisst ihr, und ich denke oft zurück und ich schaue zurück. Ich höre da Geschichten, die auch ihr ja gar nicht wisst, was da alles geschieht. Weißt du, von anderen Ländern der Welt, die haben jetzt Research gemacht. Meine Predigten, die wurden gehört in über 80 Ländern der Welt. Und ich dachte mir, da waren Länder dabei, wo sie die Christen verfolgten. Wir haben jetzt 3 Bücher auf Farsi schon heraus, die Sprache vom Iran. Die sind alle kostenlos zum Haben. Und wisst ihr, und da bekomme ich Nachrichten von Ländern, wo ich nicht mal gewusst habe, wie man das Land überbuchstabiert. Und dort gibt es Leute, die hören diese Predigten an. Und ich bin oft so überwältigt, einfach überwältigt. Ich habe mir oft gesagt, Herr, ich glaube, wenn ich in den Himmel komme, die erste Frage, die ich dir stellen werde, wie hast du es geschafft, mich so zu verwenden? Mich, einem kaputten Steirer, der so kaputt war, voll von Minderwertigkeitskomplexe und zerstört, mit 12 Jahren mich 3-mal umbringen wollte und voll von Hass und Zorn und Ärger und Wut, chaotisch. Ich war eigentlich der klassische Fall für eine Endlos-Therapie oder Endlos-Seelsorge. Und was der Herr tut, ich bin staunend. Ich könnte mir gar nicht denken, wie ich mich jemals dafür. Leute sagen sie mir, ah, Rainer, danke. Und in mir drinnen sagt sie immer, wenn die nur wüssten, die glauben, ich bin wer besonders, wenn die nur eine Ahnung hätten, dass ich ja der ist, der sich in die Hose macht, wenn er wo irgendwo was tun muss, aber halt irgendwie auf Jesus vertraut, dass Jesus durch mich was tun will. Aber ich bin alles, was der Herr durch mich getan hat, alles, was ihr erlebt habt, alles, was Menschen verändert wurde, ich kann gar nichts anderes als sagen, das kann nur der Herr gewesen sein. Das kann wirklich nur der Herr gewesen sein. Denn ich bin derjenige, der am unqualifiziertesten war. Und wenn ich schaue, was Gott in Brasilien tut und mit den Kindern tut und unsere Schule tut, da oft liege ich am Abend im Bett und ich kann nicht einschlafen. Ich kann nicht einschlafen, weil ich denke, Herr, wie hast du das alles geschafft? Und wie viel tust du noch? Und was kommt dann noch alles auf uns zu? Und es ist eigentlich erstaunlich zu sehen, wie genial der Herr ist. Und das ist das, was mich immer wieder berührt. Das ist, es geht alles zurück zu Jesus. Ohne ihn sind wir nichts, haben wir nichts, können wir nichts. Alles, was wir schaffen ohne ihn, ist menschliches Werk und das zerbricht alles. Ihr werdet sehen, die nächsten Jahre wird noch so viel zerbröseln, was du dir gedacht hast, dass Sicherheit ist. Da bleibt nichts mehr übrig davon. Wenn es nicht von ihm ist und durch ihn ist und zu ihm zurückgeht, bleibt es nicht stehen. Ob das Gemeinde ist oder persönliches Leben oder deine Zukunft ist, die einzige Sicherheit, die wir haben, ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus. Und wir müssen endlich aufwachen und zu dem Punkt kommen und verstehen, dass wenn die Gemeinde, von der wir reden und von der wir uns sehnen, Teil zu sein, wenn die Gemeinde nicht der simple Ausdruck von Jesus Christus auf Erden ist, dann ist es nicht die wahre Gemeinde Jesus Christus. Dann ist es ein menschlich organisiertes Werk, wo sich halt Christen treffen. Ja, nett, wenn dich das befriedigt, dann mach weiter so. Aber ich habe in meinem Herzen eine tiefe Sehnsucht, zu sehen, wie Jesus Christus sich ausdrücken kann auf dieser Welt. Und er kann sich nicht, oder das ist falsch, er kann sich halt nur beschränkt ausdrücken durch einen Individuellen. Ja, natürlich, ich sehe immer wieder, wie der Herr durch mich Dinge tut, aber im Grunde genommen, wisst ihr, Jesus will sich durch seinen Leib ausdrücken und nicht durch einen persönlichen Individuellen, der dann seinen Dienst groß machen will. Alle diese Dinge, die sind am Ende. Vor vielen, vielen Jahren hat der Herr zu mir gesagt, und ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt verstehen könnt, denn manchmal sind die Dinge auch schwer zu verstehen, die ich sage. Aber vor vielen Jahren hat der Herr zu mir gesagt, Reinhard, wenn mein Diener Reinhard Bonke die Erde verlassen wird und zu mir in den Himmel kommen wird, dann ist auch die Zeit, wo ich die großen Männer Gottes verwenden werde, zu Ende. Und ich habe damals zu David gesagt, schau, was der Herr, ich sage die Sachen nicht weiter, die der Herr zu mir sagt. Wisst ihr, ein wahrer Prophet müsste ja eigentlich bekannt sein, dass er nicht einmal 10% von den Sachen, die er erkannt hat und die Gott ihm gesagt hat, weitergibt. Und ich sage sehr wenig von dem, was ich in Wirklichkeit weiß und was ich erkannt habe. Den Großteil, den habe ich in meinem eigenen Herzen. Und manchmal dann einige Sachen teile ich mit Debbie mit, aber viele auch gar nicht mit Debbie. Die sind in meinem prophetischen Tagebücher, die sind circa so dick. Da stehen die alle diese Dinge drin, mit Datum und datiert. Und das ist mein eigener Weg mit dem Herrn. Aber wisst ihr, ich habe damals zu Debbie gesagt, was mir der Herr ihm gezeigt hat, ist, dass die Zeit der großen Männer Gottes bald vorbei sein wird. Und wann ist unser lieber Bruder Reinhard Bonke in den Himmel gegangen? 2 Jahre her in etwa, denke ich mal, weiß ich nicht. Und ich habe zum Herrn gesagt, Herr, was meinst du damit, die Zeit der großen Männer Gottes ist zu Ende? Und er hat gesagt, die Zeit der großen Männer Gottes ist vorbei und die Zeit, dass mein Leib sichtbar wird und sich manifestiert, ist gekommen. Und wisst ihr, wir sind jetzt in diesem Zeitpunkt drin. Ich möchte so sagen, vielleicht in dieser Übergangsphase, wo die großen Helden des Glaubens, Reinhard Bonke, Kenneth Hagin, wie sie alle heißen, die sind nicht mehr hier. Und wo geht es jetzt weiter? Katrin Kuhlmann und alle möglichen Wunderwirker und wie man sie auch nennen möchte, die auch wunderbar vom Herrn verwendet wurden, sind wir Gott doch dankbar für sie. Und Billy Graham und alle diese, weg sind sie. Weg sind sie. Und Herr, wie geht es jetzt weiter? Wie es weitergeht, ist, dass der Herr dabei ist, seinen Leib zuzurüsten und seinen Leib zu bauen, weil er sich ähnlich durch seinen Leib ausdrücken will und nicht mehr durch einzelne großartige Personen. Und das müssen wir im Herzen ergreifen. Es wird ein Leib sein, den der Herr verwenden wird, um seine Herrlichkeit sichtbar zu machen hier auf dieser Erde. Und dieser Leib wird nicht jemand sein, der hierarchisch aufgebaut ist, wo die großen Männer Gottes oben stehen. Meine Aufgabe ist es nicht, der Große sein, zu oben stehen. Meine Aufgabe ist es, das Volk Gottes freizusetzen zum Dienst, für den Gott sie berufen hat. Das ist eine meiner Hauptaufgaben meines Lebens. Dass ich Menschen wie euch, die ihr hier seid und die uns übers Internet zuhören, dass ich ein Teil sein kann, ein Werkzeug in der Hand unseres Gottes, diese Menschen aufzubauen, zuzurüsten, zusammenzufügen, damit sie als Leib wahrhaftig funktionieren können und der Ausdruck der Herrlichkeit unseres genialen Vaters im Himmel auf dieser Erde sein können. Und das ist der Herr jetzt bereit im Tun. Ich möchte kurz einige Dinge noch erwähnen, die wir schon angefangen haben zu reden. Nämlich, da es im Neuen Bund, da Jesus im Neuen Bund die zentrale Figur ist, muss Jesus auch in der Gemeinde des Neuen Bundes die zentrale Figur sein. Und wisst ihr, was das bedeutet, ist, dass wir als Gemeinde auf der Erde uns genauso manifestieren, begeben, leben müssen, wie Jesus es getan hat. Und wisst ihr, und da müssen wir einige Dinge mal lernen. Wie hat Jesus uns gezeigt, dass wir leben sollen? Und denk mal daran. Wir haben Gemeinde zu einem Club gemacht mit Programmen, ein, zwei, dreimal in der Woche, wie oft auch immer, wo wir berieselt werden, unser Geld reinschmeißen und uns für uns was rausholen. Und das ist ja eigentlich das Perverse an dem, was wir sehr oft Gemeinde nennen. In der Tatsache ist die Gemeinde ist der Leib Jesus Christus selbst. Und wenn die Gemeinde der Leib Jesus Christus selbst ist, bedeutet das, dass in Wirklichkeit es gut war, dass Jesus nicht mehr hier ist. Wie viele Leute haben mir gesagt, Reinhard, das müsste genial gewesen sein, in der Zeit zu leben, wo Jesus persönlich gewandelt ist auf Erden und da bildeten sie nach Israel. Ich habe auch den Fehler gemacht, habe meine Frau mitgeschleppt nach Israel. Nie mehr wieder geht die dorthin zurück. Die war sauer auf mich. Ich wurde gebeten auf eine Israel-Reise mit, jetzt habe ich ein Thema angeschnitten, das ich nicht anschneiden sollte. Okay, löschen wir alles. Jetzt erzähle ich euch nicht, was da passiert ist. Aber auf jeden Fall, wir bilden dann an diese Orte und das war nostalgisch und Jesus ging hier und Jesus wandelte hier und Jesus ließ sich hier taufen und so weiter und so fort. Und Debbie kam dann zu mir, jetzt habe ich schon angefangen, mache ich gleich weiter. Und Jesus, ich fuhr ja nach Israel, weil ich wurde gebeten, eine Reise zu tun, die kostete mir nichts und auch Debbie nichts. Ich wurde gebeten, mit einer Gruppe von 80 Pastoren diese zweiwöchige Reise zu machen und dort an diesen verschiedenen Stellen, wo eben überall diese Geschichten drinstehen in der Bibel, dort auch überall zu lehren. Und ich habe gedacht, eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Und Debbie sagte, fahren wir doch, könnte ich doch Israel mal fahren umsonst und du arbeitest halt dort und das wäre doch nett. Ich sagte, okay, dann machen wir es, mache ich dann dir zuliebe. Und dann war sie sauer auf mich. Aber das ist ja eh so, wie es halt ist in der Ehe. Wir Männer haben immer, egal was wir machen, wir sitzen immer am kürzeren Arm. Drum ist es ja, also kein Selbstmitleid brauche ich nicht. Ruhig. Das soll jetzt keine Selbstmitleidsparty sein. Das ist nur eine ganz, machen wir ein bisschen Ehe-Seminar, weil Ehe, Braut, Christi, Gemeinde, Leib, das gehört ja eh alles zusammen, okay? Aber es ist ja so in Wirklichkeit ganz simpel. Schau, der Mann wurde ja aufgetragen, in der Bibel steht, ihr Mann liebet eure Frauen wie Christus die Gemeinde, der sich selbst für sie aufgegeben hat. Die Frau, die braucht das nicht tun. Das Einzige, was die Frau tun muss, ist einen Mann, der für sie stirbt jeden Tag und alle 5 Minuten sich dem unterzuordnen. Das ist eine Leichtigkeit. Ist ja eine gar keine schwere Aufgabe. Jetzt, Moment. Beruhigt euch. Okay, Fragen an die Frauen. Wenn du einen Ehemann hast, der dich so liebt, wie Jesus die Gemeinde liebt, der sich bereit ist, ständig für sich zu opfern, für dich bereit ist zu sterben, nie an sich selbst denkt, nur an dich denkt, sich ständig für dich aufgibt und opfert, würde es dir schwerfallen, dich diesem Mann unterzuordnen? Nein, seht ihr, Unterordnung ist ganz leicht, ganz einfach. Also ihr Frauen habt die leichte Aufgabe, wir haben die schwierige Aufgabe. Das ist ja die Tatsache. Die Frauen, die sagen, die Bibel sagt, wir müssen uns unterordnen, wir haben das so schwer. Ich sage, ihr habt das ganz leicht. Mein Sohn war 12 Jahre alt und wir lebten in Wien. Und er kam eines Abends, am Freitagabend, kam mein 12-jähriger Sohn nach Hause von der Jugendgottesdienst. Und er kam nach Hause vom Jugendgottesdienst und er sagte, Papa, Ich verstehe die Frauen. 12 Jahre war er damals, heute ist er 35, also vor 23 Jahren. Ich war da schon 13 Jahre lang verheiratet. Und ich sagte zu ihm, Daniel, du verstehst die Frauen? Ich habe das mein Leben lang versucht zu erreichen und zu lernen. Bitte lehr mich, hilf mir dabei. Und er sagt, ja Papa, ich verstehe die Frauen wirklich. Ich habe gesagt, wow, genial, hilf mir. Fabian, I'm going to give you the best lesson ever on marriage, okay? Pay good attention. Translate, somebody translate for him. Best lesson ever on marriage, okay. Und mein Sohn sagte, Papa, ich verstehe die Frauen wirklich. Und ich sagte, Daniel, wie denn? Und er sagte, Papa, ich ging heute zum Jugendgottesdienst und da war ein Mädchen, da waren zwei Mädchen, die waren Iraner, die Mutter ist geflüchtet aus dem Iran und die hatte zwei Töchter, die waren gleich alt wie unsere zwei Söhne. Und sie hat sich dann bekehrt, wurde Teil unserer Gemeinde, die wurden die besten Freunde. Also die Moschken heißt sie, die wäre die allerbeste Freundin der Debbie, bis heute noch eine der besten Freundinnen. Und die zwei Mädchen, die waren die allerbesten Freunde von unseren zwei Jungs. Das war so wie Bruder und Schwester, ganz liebe Sachen. Und er sagt, Papa, ich ging heute in Jugendgottesdienst und ich sagte zu Nazanin, Nazanin, du siehst heute wirklich toll aus. Und die war sauer auf mich. Und ich sagte, was? Du sagst, sie sieht toll aus, sie war sauer auf dich und jetzt sagt sie mir, du verstehst Frauen? Ich sagte, ja, Papa. Sie war sauer auf mich, sie hat gesagt, aha, Daniel, ich sehe heute toll aus. Warum hast du gesagt, heute? Letzten Freitag habe ich nicht toll ausgesehen. Morgen werde ich nicht toll aussehen, aha, nur heute sehe ich toll aus, aha, so, aha, Daniel, bist du ein Frauenhasser? Heute sehe ich gut aus. Und ich sagte zu Daniel, ja, aber was hat das damit zu tun, dass du jetzt Frauen verstehst? Er sagt, Papa, es ist ganz einfach, egal was wir Männer sagen oder tun, wir liegen immer falsch. Ich habe gesagt, ah, tatsächlich, du verstehst Frauen. Meine lieben Freunde, Spaß, das war doch nur ich meine, das ist wirklich passiert, das war ernst. Die Geschichte ist wahr. Aber mit Debbie und da geht es ein bisschen besser schon. Bei Debbie und mir, da klappt das relativ gut. So im Großen und Ganzen haut das schon toll hin. Ich habe keine andere Frau in der Welt je gesehen, die es geschafft hätte, mit mir 36 Jahre zu leben. Aber die Debbie hat es geschafft. Hut ab vor ihr. Okay, wir waren jetzt bei der Gemeinde, beim Neuen Bund und bei Jesus Christus. Und wisst ihr, und da müssen wir müssen ja eine einfache Sache ergreifen. Da sagen die Leute, ja, als Jesus vor 2000 Jahren auf Erden gewandelt ist, das muss ja genial gewesen sein. Das hätte ich auch erlebt. Und da pilgern wir hin zu der Erde, auf der er gegangen ist. Und dann sagten sie zu meiner lieben Frau in Israel, da war so ein großes Schild und der Fluss Jordan. Und hier wurde Jesus getauft und $20, kannst du dich auch getaufen lassen? Und die Debbie sagte zu mir, ich habe kein Geld mit, Liebling, hast du $20? Ich möchte mich hier taufen lassen. Ich habe gesagt, sicher habe ich $20, aber nicht für dich. Und schon gar nicht, um dich hier taufen zu lassen. Ah, sei doch nicht so, bitte gib mir $20. Ich habe gesagt, nein. Erstens wurdest du schon von Jahrzehnten getauft. Zweitens, was soll dieser Spuk hier? Was soll dieses Theater hier? Und sie sagt, sei doch bitte nicht so hart, sei doch ein bisschen Verständnis. Hier wurde Jesus getauft. Und ich habe zu ihr gesagt, das ist nichts anderes als kommerzieller Mist. Die wollen dich ausnutzen, die wollen dir das Geld aus der Tasche rauben. Da wurde Jesus nicht getauft. Aber dann hatten wir Gott sei Dank einen mit, der schon, ich weiß nicht, 50 Mal in Israel war und kennt jeden Flecken und die Bibel in- und auswendig besser wie alle anderen. Und ist noch dazu ein Genie, der war ein enger Freund von Brasilianer. Und ich habe gesagt, komm mal mit, Liebling. Und ich nahm sie bei der Hand und ich führte sie hin zu diesem Mann, dessen Namen ich nicht nennen will. Und ich sage, mein Freund, bitte kannst du Debbie sagen, ob Jesus hier getauft wurde? Und er sagte, es ist geschichtlich bewiesen, dass Jesus mehr als 80 Kilometer von hier getauft wurde. Ich habe gesagt, Liebling, hier sind die $20, lass dich taufen. Nein, ich will mich hier gar nicht taufen lassen. Aber wisst ihr, aber denk mal daran, warum hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ich liebe die letzten Kapitel, die letzten Kapitel, wo Jesus gesprochen hat, bevor er ins Kreuz ging. Wo so die Jünger an seine Brust geholt hat, Kapitel 13, 14, 15, 16, 17 vom Johannesbrief. Ich liebe diese Kapitel so sehr. Und warum sagt Jesus zu ihnen, es ist gut, dass ich weggehe? Gut? Wie kann es gut sein, dass der Jesus, der auf der Erde den Vater perfekt repräsentierte, weggeht? Wie kann es gut sein, dass der Jesus, der die Kranken heilt, die Aussätzigen reinigt, die Toten auferweckt, überall, wo er hinkommt, Wunder tut, weggeht? Wie kann das gut sein? Wisst ihr warum? Weil er hat eine Sache ganz simpel verstanden. Ich kann an einem Ort zu einer Zeit sein. Aber wenn ich durch meinen Heiligen Geist einen Leib Christi in die Welt setze, der global ist, dann kann ich überall auf der Welt mich ausdrücken. Heute kann ich mich hier ausdrücken, wo ich gerade hier bin. Aber wenn ich einen wahren Leib haben kann, einen Leib, der mich repräsentiert, einen Leib, wo ich das Haupt bin, wo ich durch den Heiligen Geist wahrhaftige Leiterschaft und Herrschaft über diesen Leib ausüben kann, der mir untergeordnet ist, der mir hingegeben ist, der nicht für sich selbst lebt, der so, wie ich auf dieser Erde gelebt hat, jetzt weiter wandelt und weiterlebt, genau dann ist es gut, wenn ich gehe. Und der Plan Gottes hat sich nie geändert. Der Plan Gottes war immer, immer Jesus. Und Jesus konnte sich ohne seinen Körper, seinen Leib nicht ausdrücken. Und genauso ist es der Plan Gottes heute noch, dass die Gemeinde nicht eine Gruppe und Ansammlung von Menschen ist, die ihren eigenen Brei kochen, sondern dass die Gemeinde der wandelnde Jesus auf Erden ist. Stell dir vor, wie wäre es, wenn wir ein Verständnis ergreifen würden in unserem Herzen, dass Gemeinde ist nicht hier zu meiner Befriedigung. Im Grunde genommen ist es gar nicht so kompliziert, wie Gemeinde aussehen soll. Das Komplizierte ist, dass wir uns so schwer tun, die falschen Muster abzubauen. Wann treffen wir uns? Wo treffen wir uns? Wer leitet? Und wir nehmen alle diese Fragen, die wir haben, die wir glauben, die mit Gemeinde zu tun haben, aber wirklich nicht viel damit zu tun haben, alle diese Fragen, die beantworten wir mit Mustern, die nichts mit Jesus zu tun haben. Das einzige ich sage das jetzt mal frei von der Leber her, ich weiß auch nicht, ob Fabian damit einstimmt, braucht auch nicht. Ich reise morgen noch vor ihm ab, also das ist kein Problem. Und ich kann ihn ja auch blockieren auf Telegram, sodass er mit mir nicht reden kann. Das ist ja auch nicht so schwierig heutzutage. Mache ich nicht, keine Sorge. Aber wisst ihr, ich sage das mal so frei von der Leber weg, wie ich das verstanden habe. Das einzige Leiterschaftsmodell, das es im Leib Christi geben darf, ist das, was Jesus uns vorgelebt hat. Wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist und die Gemeinde ein Ausdruck Jesus sein muss auf dieser Erde, dann müssen wir auch alles, was den Leib betrifft, von Jesus nehmen und nicht irgendwoher. Und was haben wir gemacht? Wir nehmen ein Gemeindemodell von überall her. Wir nehmen die Leiterschaftsprinzipien entweder von der Welt oder vom Alten Testament, vom König oder vom Mose oder vom Elia und was weiß ich woher überall. Jesus hat uns nicht nur gezeigt, als Modell vorgelebt, wie Leiter sein soll. Er war ja Leiter, er war ja Rabbi. Ich hätte da wirklich doch, also sicher 50 Einheiten könnten wir darüber lernen. Und das lassen wir jetzt für heute. Aber Jesus hat uns nicht nur gezeigt als Modell, wie Leiter aussehen muss, er hat auch immer wieder es ausgedrückt. Er hat ganz klar gesagt, pass auf, keiner sei euer Leiter, ihr seid alle Diener. Er hat seine Jünger zusammengerufen und gesagt, die Großen dieser Welt, die herrschen über sie. So soll es unter euch nicht sein. Wer der Größte sein will, der sollte Diener aller sein. Das heißt, diejenigen, die die größten Leiter sein wollen im Reich Gottes, die sind diejenigen, die jedem Einzelnen dienen sollen. Denk mal dran. Möchtest du wirklich Leiter sein im Leib Christi, dann putz mal das Klo, damit die anderen wieder sauber scheißen können. Denk mal daran. Aller Diener. Das heißt, die Leiterschaft, die Jesus uns vorgezeigt hat, vorgelebt hat und auch gelehrt hat, war einer, der Größte erniedrigt sich, damit er den anderen dienen kann. Und was tun wir? Wir machen das genau umgekehrt. Wir nehmen den, der begabt ist und charismatisch ist und der kommt oben drauf und alle anderen dienen ihm. Und wenn wir nur verstehen würden, Jesus ist das einzige Modell, der einzige Maßstab für, wie Gemeinde aussehen muss. Und ich habe hier einige Punkte zusammengeschrieben. Wie hat Jesus sein Leben gelebt? Selbstlos. Völlig selbstlos. Das heißt, in dem Augenblick, wo die Gemeinde nicht selbstlos in ihrer DNA hat, ist sie nicht der Leib Christi, der sich ausdrückt. Dann bist du, was du auch immer bist. Schau mal, und Paulus hat es ja auch gesagt, er schrieb ja die Briefe in die Gemeinde. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und wisst ihr, ich habe gefunden, und das werde ich nicht lehren hier, denn da gibt es eine Predigt auf Internet, ich glaube, die gibt es, Peter wird mir das bestätigen, die habe ich in der Schweiz gepredigt. Das griechische Wort Allelon habe ich fast 100 Mal gefunden im Neuen Testament. Und das griechische Wort Allelon beschreibt für mich den Ausdruck des Leibes Christi besser als irgendetwas anderes, was ich im Neuen Testament gefunden habe. Und die könnt ihr euch im Internet anhören, gratis auf meinem YouTube-Kanal. Das griechische Wort Allelon ist das Wort einander, miteinander, füreinander. Und wenn du siehst, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 94 Mal wird dieses Wort im Neuen Testament erwähnt. Und immer verwendet es, fast ausschließlich verwendet es die Bibel im Zusammenhang, im Kontext der Gemeinde. Vergebt einander, Allelon, liebet einander, wie ich euch geliebt habe. Ertragt einander, seid geduldig miteinander, achtet einander höher als sich selbst. Und wenn wir das mal durchsehen, und wie gesagt, ihr könnt euch diese Predigt anhören, dann sehen wir, dass der Leib Christi, wenn er nicht das Miteinander, Füreinander, Untereinander lebt, ist er kein wahrhaft sich ausdrückender Leib Christi. Und wir machen uns Sorgen, wann wir uns wo treffen werden und machen uns keine Sorgen, wann wir wo miteinander, füreinander, untereinander da sein können, unser Leben niederlegen können. Weißt du, wofür nach meinen kirchengeschichtlichen Studien habe ich Folgendes entdeckt, dass die erste Gemeinde ganz am Anfang, die war für zwei Dinge, war sie bekannt. Wisst ihr wofür? Die Urgemeinde war die ersten paar Jahrzehnte, war sie dafür bekannt, erstens für die bedingungslose Liebe, die Christen untereinander hatten. Bedingungslos. Und das Zweite, für die radikale Großzügigkeit, die sie untereinander hatten. Diese zwei Dinge war die erste Gemeinde, wurde sie bekannt. Schau mal an, wir machen uns Gedanken. Okay, wie schaut die organische Gemeinde aus? Okay, wir treffen uns am Mittwoch und da bringt jeder etwas mit und da sagt ihm jeder etwas. All diese Dinge, die haben mit Struktur zu tun. Die Struktur ist die Nebensache. Die Struktur, die darf nur einer einzigen Sache dienen, dass sich der Leib Christi ausdrücken kann. Unter uns und in der Welt. Und wenn die Struktur irgendeinen anderen Zweck hat, als das Leben Christi sich auszudrücken, ist es die falsche Struktur. Und wir müssen aufhören, unseren Fokus auf Struktur zu legen. Denn solange wir unseren Fokus auf Struktur legen, versuchen wir wieder etwas zu bauen, was Jesus nicht baut. Jesus baut keine Struktur, die sich am Mittwoch trifft. Jesus baut einen funktionierenden Leib, wo die Glieder so zusammengefügt sind, dass jeder bereit ist, für einander zu sterben, einander zu vergeben, einander zu lieben, einander höher zu achten, einander zu ehren. Das ist der Leib Jesu Christi im neuen Bund, wo das Einander Teil der DNA des Lebens des Leibes ist. Und so ein Leib wird sich dann auch ausdrücken in der Welt, weil plötzlich merken wir, Moment einmal, wenn es immer nur um Jesus geht und Jesus geht es aber um den Menschen da draußen, der mich nicht hat, dann kann ich nicht mehr die Not meines Nächsten ignorieren. Das geht gar nicht mehr. Leute haben zu mir gesagt, Reinhard, wie schön, dass Gott dich nach Brasilien berufen hat und ihr dir gesagt hat, Waisenhäuser zu bauen. Und ich habe den Leuten gesagt, das hat er mir ja nie gesagt. Ich kann mich nie erinnern an den Moment, wo der Herr gesagt hat, Reinhard, bau Waisenhäuser. Interessant, ha? Ja, aber Reinhard, warum tust du das? Ich habe die Not gesehen. Ich habe gesehen, wie 5-jährige Mädchen verkauft werden, weil die Eltern hungern. Ich habe gesehen. Ich habe gehört von einem Mädchen, kleinen Mädchen, dass die Mutter niedergehalten hat, während sie vergewaltigt wurde für einen Sack Reis, weil sonst wäre die Familie verhungert. Und wir warten immer, dass Gott uns noch etwas sagt, noch etwas zu tun. Weil wir nicht bereit sind, von unserer Selbstlosigkeit, Egozentrigkeit, unserem Wohlstand, unserem Lebensstandard runterzugehen. Und dann kommen wir mit dem neuen Bund und dann nehmen wir den neuen Bund mit hinein in unser selbstkonzentriertes Leben. Jetzt bin ich endlich gesegnet mit allen geistlichen Segen der Himmelswelt. Haha, wunderbar, toll, danke Rainer, dass du mir das beigebracht hast. Ich war in Brasilien und ein Mann kam zu mir und sagte, Reinhard, ich trank letzte Woche eine Flasche Wein um 3.000 Euro umgerechnet. Und ich sagte diesen reichen Geschäftsmann, der Teil unserer Gemeinde ist, ich sagte ihm, also, wir sollen doch den Propheten einladen zu uns nach Hause. Er liebt guten Rotwein. Mach doch für ihn eine 3.000 Euro Flasche Rotwein auf, der wird das genießen. Und er hat zu mir gesagt, Pastor Reinhard, wärst du bereit, diese Woche mitzukommen in das Haus dieses Geschäftsmannes, diese Flasche Wein zu trinken? Und ich habe gesagt, das wäre für dich sehr peinlich, wenn ich dorthin gehe. Denn ich würde das Glas nehmen, ich würde das Glas ausschütten und ich würde wieder beim Haus rausgehen. Der war beleidigt, stell dir vor. Ich habe gesagt, wie wagst du dich? Und der war Pastor dieser Riesengemeinde. Ich habe gesagt, wie wagst du dich, mir zuzumuten, dass ich eine Flasche Wein trinke um 3.000 Euro, während du oben auf der Kanzel stehst und zu 4.300 Leute, die in deinem Gebäude Platz haben, predigst und weißt, da drinnen gibt es Mütter, die heulen sich am Abend in den Schlaf, weil sie nicht wissen, wie sie morgen ihren Kindern was zu essen geben. Und du wagst es, mir zuzumuten, dass ich dieses Glas Wein eingraffen werde? Ich habe gesagt, weißt du, warum ich kein Geld in das Opfer hineinschmeiße? Weil ich gebe das Geld die Armen, die da unten sitzen. Und wir haben gar nicht verstanden, dass Gemeinde einander bedeutet. Liebt einander, vergebt einander, dient einander. Denk mal, wie viele von uns wollen einen Dienst in der Gemeinde. Ist das nicht so? Da ist der Konkurrenzkampf. Der Dienst und der Reiß um das Mikrofon, der Dienst in der Gemeinde. Reinhard, ich habe auch einen Dienst. Wie oft habe ich diese Aussage gehört? Reinhard, der Herr hat mir auch einen Dienst gegeben. Ich kann euch gar nicht sagen, diese Aussage, die bringt in mir etwas hoch, wo ich eigentlich fast kotzen möchte. Und ich werde dir sagen, warum. Weil es ist eine diabolische Lehre innerhalb der Gemeinde, dieser Klerikalismus, diese Hierarchie. Jedes einzelne Glied im Leib hat einen Dienst. Stell dir vor, plötzlich merkt mein rechtes Bein, dass mein Bein eine Aufgabe hat. Ich habe jetzt vom Herrn, vom Haupt habe ich den Auftrag bekommen, etwas zu tun hier in diesem Leib. Ja, und was hast du die letzten 61 Jahre gemacht? Es gibt kein Glied in diesem Leib, das keine Funktion hat. Kein einziges Glied an meinem Leib gibt es, das keine Funktion hat. Und genauso ist es. Wir haben Dienst mit etwas Eigenartiges verwechselt, was ja überhaupt nichts mit der Gemeinde zu tun hat. Stell dir vor, sagen wir mal, du hast ein brennendes Herzen, in der Gemeinde einen Dienst zu haben. Was ist das Erste, was wir tun? Wir sehen die Berufung auf dein Leben. Wir schicken dich auf einen Ort hin, der kostet einen Haufen Geld. Und dann musst du 2 Jahre dir was eintrichtern lassen, was die Hälfte gar nicht stimmt. Dann brauchst du die nächsten 20 Jahre, dass du wieder ablernen musst, was du dir falsch angelernt hast. Und dann schicken wir ein bisschen Öl über deinen Kopf und sagen dir ein paar magische Worte. Jetzt bist du passt, jetzt hast du einen Dienst. Ich habe ja auch einen Dienst. Hör zu, wenn die Gemeinde Glieder am Leib sind und der Leib Menschen sind, in dem Augenblick, wo du jemand etwas Gutes tust, hast du einen Dienst ausgeübt. Ich kann mich erinnern, ich ging mal in Österreich in einen Gottesdienst hinein, wo ich predigen musste, wir reden von mehr als 30 Jahren. Und der Herr sagte zu mir, und vorne, ich kam ein bisschen spät, weil ich hatte Stau unterwegs, war 3 Stunden oder mehr Fahrt von wo ich lebte. Und ich ging da hinein und alle warteten schon, die Lobpreis spielte schon. Ich kam da etwas spät und vorne war immer der Ehrenplatz reserviert. Ich sitze hier eigentlich nur vorne, weil es eben leichter ist, hier raufzugehen. Ich persönlich sitze viel lieber hinten als vorne. Das ist nur so meine persönliche Eigenart. Und wisst ihr, alle warteten schon auf mich und ich kam rein dort und der Geist Gottes sagte zu mir, da hinten siehst du den Mann? Der war der Pastor der Gemeinde. Und der Herr sagte zu mir, du gehst jetzt hin zu ihm, du schnappst ihn dir, du umarmst ihn so fest, wie du nur kannst, schließt du in deine Arme und während du das tust, lass du meine Liebe durch dich fließen und du lässt ihn nicht los, bis ich dir sage, du darfst ihn loslassen. Mehr als 20 Minuten hat dieser Pastor versucht, sich aus meinen Armen zu befreien und konnte es nicht. Anschließend sagt er zu mir, Reinhard, ich weiß nicht, was geschehen ist, aber ich habe noch nie so eine tiefe Begegnung mit Gott gehabt, wie ich sie heute in den Armen gehabt habe. Das hat mein Leben verändert. Und denk einmal, wenn wir nicht aufhören, dieses klerikalische Denken so hochzuheben in unserem eigenen Leben, Dienst in der Gemeinde bedeutet was? Dienst in der Gemeinde bedeutet, wenn alle zusammenkommen, dann tue ich was, das alle sehen. Wie absurd die Definition vom Dienst ist. Wenn du einen Dienst haben willst in der Gemeinde, was du dann tun musst, ist, dann musst du den Gliedern des Leibes Christus etwas Gutes tun. Dann hast du einen Dienst in der Gemeinde gehabt. Aber rein, das sieht ja dann niemand. Wenn ich am Mittwoch am Abend zu einem Bruder hinfahre, den es schlecht geht, weil er depressiv ist, und ich sitze dann mit ihm 3 Stunden, das weiß dann ja keiner. Da kriege ich ja da gar kein Lob dafür vom Pastor. Und wenn wir nicht verstehen, dass der Leib Christi im Neuen Bund ein Ausdruck Jesus sein muss und sonst gar nichts. Jesus drückt sich aus in unserem Leben von früh bis spät. Das ist es, wie einfach der Leib Christi ist. Und ob du dich einmal in der Woche triffst, einmal im Monat triffst, 10-mal im Monat triffst, das sind alles Sachen, die nebensächlich sind. Ist es gut, sich einander zu treffen? Ja, ist gut. Weil wenn wir zusammen uns treffen, und da gibt es ja auch Anweisungen in der Bibel, da fokussiert ja sich alles auf Jesus wieder. Wenn wir uns treffen und es geht nicht um Jesus, unser Treffen falsch. Ich möchte das noch einmal sagen. Wenn wir uns treffen in unserem Gemeindemeeting und es geht nicht um Jesus, ist das Treffen falsch. Dann ist es besser, du bleibst zu Hause, trinkst ein Bier, isst ein Würstel oder was auch immer du magst, liest irgendein aufbauendes Buch. Wenn unser Zusammenkommen nicht um Jesus Christus geht und darum, dass er uns auferbauen kann, dass jedes Glied seinen Dienst tut, damit der Leib sich auferbaut und zum Haupt hinwächst, dann sind unsere Treffen nicht biblisch korrekt. Und wenn wir das mal verstehen, weißt du, was dann sein wird? Das Erste, was sein wird, wir werden dann plötzlich merken, dass Gemeindetreffen ja nicht was Organisiertes ist, sondern dass Gemeindetreffen ja viel organischer ist, als wir merken. Denn plötzlich sind die Glieder zusammen, die lieben einander, die beten füreinander ganz spontan, die dienen einander, die geben einander, die hören aufeinander. Und wenn wir lernen, dass Jesus der Ausdruck sein muss des Leibes und wir lernen, in so einer ehrlichen Einanderbeziehung zu leben mit den Geschwistern, mit denen der Herr zusammengefügt hat, dann wird ganz natürlich der Leib beginnen, sich auszudrücken. Er wird ganz natürlich beginnen, das Leben Jesus durch sich fließen zu haben. Das wird so normal und natürlich werden. Aber das Problem ist ja bei uns so, wir glauben ja, alle müssen zusammenkommen und immer am gleichen Ort und immer um die gleiche Uhrzeit. Und wenn alle immer jede Woche vielleicht sogar 2-mal zusammenkommen um 19 Uhr und bis 22 Uhr bleiben, wow, wir haben eine tolle Gemeinde. Denk einmal. In den meisten Gemeinden, die ich kenne, inklusive allen diesen tollen, modernen Hauskirchen und Hausgemeinden, da drückt sich das Leben Jesu Christi, wenn es sich überhaupt ausdrückt, drückt sich maximal 2-mal in der Woche für 2 Stunden aus. Die Woche hat 100, wie viele Stunden? 168, glaube ich, gell? Wie viele Stunden in der Woche? 168, haben wir gedacht. Eine Woche hat 168 Stunden. Jetzt stell dir vor, eine Woche hat 168 Stunden und in 168 Stunden drückt sich das Leben Jesus in einer Gemeinde normalerweise etwa 4 Stunden aus und wir sagen, wow, wir sind eine tolle Gemeinde. Und was ist mit den anderen 164 Stunden? Was ist da? Wir müssen weg von der Idee, dass das Zusammentreffen an einem bestimmten Ort ist der Ausdruck der Gemeinde. Es ist gut, dass wir uns treffen. Ich liebe es ja auch, mit meinen Geschwistern zusammen zu sein, Jesus anzubeten, ihn zu erheben. Aber wir müssen zu dem Punkt hinkommen, dass das Zusammentreffen muss ganz klar verstanden werden, dass wo immer der Leib sich trifft, muss sich Jesus Christus ausdrücken können durch uns. Auf eine normale, natürliche, einfache Art und Weise. Wisst ihr, Roman hat mir heute eine Frage gestellt. Er hat gesagt, Rainer, du erzählst oft einfach so, du führst Leute zum Herrn im Taxi, vor kurzem nach Hause zum Flughafen. Wie machst du das einfach? Du sitzt im Taxi und dann, wie predigst du das Evangelium? Und ich habe zu ihm gesagt, weißt du, ich denke eigentlich gar nicht darüber nach. Es ist einfach, ich lebe mit dieser Herzenshaltung, Herr, ich will jeden Menschen so sehen, wie du ihn siehst. Ich will jeden Menschen so fühlen, wie du ihn fühlst. Ich will jeden Menschen so lieben, wie du ihn liebst. Und ich will, dass du dich durch mich ausdrückst. Einfach drück du dich durch mich aus. Und anstatt, wir müssen evangelisieren, wir müssen das Evangelium predigen. Wir haben so viele Dinge getan als Pflichtbewusstsein. Stell dir vor, ich würde so handeln mit meinem eigenen Körper. In der Früh stehe ich auf und das Haupt sagt, Reinhard, vergiss nicht, heute musst du die Zähne putzen. Reinhard, aufs WC bitte noch gehen. Reinhard, du musst nicht, stell dir mal vor, mein Körper tut ganz natürlich normal das, was er tun muss. Da gibt es nichts Organisiertes. Da gibt es einfach, das Leben wird gelebt. Und genau so soll die Gemeinde auch sein, dass wir als Glieder ständig in einer intimen Beziehung mit Jesus leben und diese intime Beziehung mit Jesus Teil meines eigenen Lebens wird. Und wenn wir zusammenkommen, wird es Teil unseres gemeinsamen Lebens. Und wo immer wir uns treffen, sei es einmal in der Woche, sei es beim Friseur, sei es über einem Café, sei es beim Klatsch, beim Tisch, wo immer wir uns treffen, ist jetzt ein Ausdruck Jesus durch uns sichtbar und durch uns spürbar. Und um das überhaupt leben zu können als wahre Gemeinde im Neuen Bund, da müssen wir erstens einmal Jesus als absolutes Modell unseres Lebens haben. Und drum, es hat keinen Sinn, euch über irgendetwas zu lehren, Gemeinde im Neuen Bund, wie man das macht, wenn ich nicht mit aller Betonung immer wieder zurückkomme, wenn Jesus nicht das Model deines Lebens ist, dann wirst du es auch nicht in der Gemeinde erleben. So einfach ist das. Und da kratzen wir dran, weil vor 25 Jahren hat mir der jenes angetan. Und ich wurde als Kind missbraucht. Du verstehst mich nicht, du bist so hartherzig, Reinhard. Ich wurde auch vergewaltigt als Kind. Ich weiß, wie das schmerzt. Ich wollte mich dreimal das Leben nehmen. Ich weiß, wie das weh tut. Und wisst ihr, wie ich meine tiefen, seelischen, kaputten Herzschmerz überwunden habe von meinem sexuellen Missbrauch? Ich war ja ein chaotisches Häufchen Elend. Indem ich ähnlich verstanden habe, dass ich in Christus eine neue Schöpfung ist und dass ich kein Opfer bin. Und wir leben in unserer Opfermentalität und dann wollen wir Gemeinde im neuen Bund erleben, aber ich bin Opfer und die Gemeinde brauche ich jetzt, weil die muss mir jetzt nochmal helfen, weil ich habe soeben noch eine Verletzung entdeckt, weil mein Vater hat mich ja auch abgelehnt. Aber weißt du, bevor dich dein irdischer Vater abgelehnt hat, vor Grundlegung der Welt hat dich dein himmlischer Vater schon angenommen gehabt. Und wir versuchen alles zu lösen mit noch einem Pflästerchen drauf, das mir die Gemeinde jetzt da drauf gibt. Und dann wird die Gemeinde zu einem selbstsüchtigen sozialen Club, wo sich alles nur um uns dreht und nichts mehr dreht sich um Jesus. Aber Rainer, nimmst du die Verletzungen gar nicht ernst, die Menschen haben? Natürlich nehme ich sie ernst, aber die Lösung ist nicht noch ein bisschen Therapie. Ich habe das alles probiert, habe mich nur tiefer in den Gack gebracht. Was mich freigesetzt hat, ist zu erkennen, was Jesus für mich getan hat. Was mich freigesetzt hat, ist zu wissen, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus und das Alte ist vergangen. Was mich freigesetzt hat, ist vergeben von ganzem Herzen, loszulassen die Vergangenheit und das, was vor mir liegt, zu ergreifen von ganzem Herzen. Und das ist auch die Gemeinde im Neuen Bundes, die nicht in der Vergangenheit herumgrabt. Schau mal, wie Paulus die Gemeinde angewiesen hat. Er kennt niemand mehr nach dem Fleisch an, hat er gesagt. Und das schreibt dann die gehurt haben, die eigene Stiefmutter mit ihr Sex gehabt haben, die gestohlen haben, die sich einander übervorteilt haben. Denen schreibt er, ab jetzt kennt ihr niemand mehr nach dem Fleisch an. Denn wenn jemand in Christus ist, ist es eine neue Schöpfung. Und wir erkennen einander ständig nach dem Fleisch an. Wir leben einander, wir sehen einander ständig nach dem Fleisch. Und dann wollen wir Gemeinde nach dem neuen Bund sein. Aber im neuen Bund gibt es neue Schöpfungen. Und wenn wir lernen, dass die neue Schöpfung, die wurde von Jesus Christus geschaffen und er ist der Fokus, er ist das Zentrum, weißt du, was wir lernen werden? Wir werden so schnell heil werden, dass alle nur so staunen werden. Jetzt lese ich euch was vor. Ich weiß gar nicht, ob ich das finde. Ich zitiere es euch nur. Vor kurzem las ich eine Studie eine fantastische Studie. Eine Studie, die gemacht wurde unter alten Leuten. Relativ alten Leuten. Und da ging es in dieser Studie darum, wie kann man alten Leuten, die in der Depression hängen, denen es jetzt schlecht geht, denen es nicht gut geht, wie kann man denen helfen, ein besseres Leben zu geben? Da wurde eine Studie gemacht. Und dann haben sie Folgendes gemacht. Die nahmen eine Gruppe von Leuten und die haben gesagt, du schreibst alle schwierigen Situationen auf, die du in deinem Leben durchgemacht hast und die du durchgeschafft hast, und du schreibst es so auf, damit anderen jetzt geholfen werden kann von dem, was du durchgemacht hast. So schreibst du es nieder und das geben wir an andere Personen weiter. Und dann haben sie eine andere Gruppe von Menschen genommen, die haben gesagt, und du schreibst auf jede Woche, was du für dich Schönes erlebt hast, was du Gutes gegessen hast, für dich deine eigenen schönen Sachen, schreibst du für dich persönlich auf, für dich dein persönliches Tagebuch. Wisst ihr, was geschehen ist? Zum Erstaunen dieser Wissenschaftler haben sie herausgefunden, die Leute, die ihr eigenes Erlebtes dazu verwendet haben, um anderen zu helfen, die wurden die Depressionen los, denen ging es gut, das Wohlbefinden steigerte sich und bei den anderen geschah nichts. Denk mal, die Welt findet jetzt heraus, was uns Jesus über den Leib Christi lehrt. Es geht nicht um dich, es geht um ihn. Und da es um ihn geht, geht es um meinen Bruder und meine Schwester. Und was tun wir? Wir kommen zusammen und wir beurteilen, wie gut unser Treffen war, je nachdem, wie gut es mir gefallen hat. Anstatt nach Hause zu gehen und sagen, Jesus, wurdest du heute verherrlicht und konntest du dich heute ausdrücken? Konnte ich heute einander vergeben, einander lieben, einander achten, einander ehren, einander was Gutes tun? Und die Gemeinde des neuen Bundes, die Jesus zurüstet und die Jesus aufbaut, ist eine Gemeinde, die so auf Jesus fokussiert ist, die so lebt, wie Jesus lebt, die nichts braucht, um glücklich zu sein, außer ihn, die auf ihn bezogen ist, ihm nachfolgt, egal wo er sie hinschickt, und wo Jesus das Ein und Alles ist, und das drücken sie dann auch gemeinsam aus. Das ist die Gemeinde des neuen Bundes. Und ich sage dir, diese Gemeinde, die braucht nicht 1000 Leute, um irgendeinen Eindruck zu hinterlassen in einer Stadt. Da reichen 10 Leute. 10 Leute, die das Leben Jesus leben, einander bedingungslos lieben, einander bedingungslos annehmen, einander bedingungslos vergeben, das Leben füreinander Liebe niederzulegen, den anderen höher achten als sich selbst. Das ist die Gemeinde, die sich ausdrücken wird und die diese Welt auch anziehen und verändern wird.